Zum 53. Jahrestag des Beginns der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas und zum 1. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TEVJK fand von 8. bis zum 15. Juni in der russischen Stadt Pskow die Ausstellung der Bücher, Fotos und Kunstgewerben der TEVJK statt. In der Ausstellung waren die Fotos über das edle Leben und die unsterblichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un zu sehen. Außerdem waren ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Fotos über die Realität von Songun Korea, das sich von Tag zu Tag rapid entwickelt, und Kunstgewerben ausgestellt, die vom schöpferischen Talent der Koreaner zeugten. An der Eröffnungsfeier der Ausstellung nahmen teil die Persönlichkeiten verschiedener Einheiten wie der Administration und des Parlaments des Gebiets und der Stadt Pskow, die Massen von Russland und die Delegation der Hauptverwaltung für die Ausstellung im Ausland der TEVJK. Die Teilnehmer legten an den Fotos von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un Blumenkrone nieder und verneigten sich davor. Auf der Eröffnungsfeier wurde der koreanische Film Das Gedeihen der Pjöngjang vorgeführt und gab es dann einen Auftritt der russischen Künstler.